Ein deutsches Märchen. Der ehrliche Holzfäller. Es war einmal in einem kleinen Dorf, da lebte ein junger Mann namens Alan. Er war ein sehr ehrlicher Mann und nahm niemals Dinge, die ihm nicht gehörten. Seltsamerweise lebte er in einem Haus voller Diebe. Sie stahlen tagsüber von allen Dorfbewohnern und veranstalteten nachts von ihrer Beute ein Gelage. Aber Alan fand daran keinen Gefallen. Ich mag das nicht. Du willst es nicht? Na, dann gib es mir. Ich esse alles. Was? Nein, willst du nicht? Ich bin der Dünnste von uns allen. Gib es mir. Ugh. Was ist, Alan? Warum magst du dein Essen nicht? Es ist nicht das Essen. Es ist diese Art zu leben. Ich mag Stehlen und Unehrlichkeit nicht. Ich möchte ein besseres Leben führen. Ein besseres Leben? Was könnte besser sein als unseres? Wir klauen uns all das Gold und so viel leckeres Essen, wie wir nur wollen. Nichts könnte besser sein als das. Doch, ich denke, das geht besser. Ich werde morgen gehen und für mich ein neues Leben beginnen. Ha! Mach, was du willst. Gut für mich, denn dann kann ich auch deine Portion Essen haben. Du? Oh nein, wirst du nicht. Ich bekomme Ellens Anteil. Nimm deine Griffel vom Teller. Könnt ihr alle mal still sein? Ah. Am nächsten Tag machte sich Alan auf den Weg. Er ging in das nächste Dorf, um ein neues und ehrliches Leben zu beginnen. Als er das Dorf erreichte, setzte er sich und fragte sich, was er nun tun sollte. Ich sollte wenigstens eine Arbeit finden, die mich ernährt, und einen Ort, an dem ich übernachten kann. Wie stelle ich das an? Oh! Oh je! Meine Äpfel! Oh, keine Sorge. Ich habe schon alle aufgesammelt. Hier, bitte. Oh, wie nett. Du musst sehr hungrig sein. Möchtest du ein paar Äpfel? Oh nein, ich kann sie nicht nehmen. Sie gehören dir. Bist du sicher? Du siehst mir recht hungrig aus. Ja, ja, ich bin mir ganz sicher. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Oh. Wenn du keinen Hunger hast, knurrt dann ein Bär in deinem Bauch? Hier, iss so viel du willst. Ich kann noch mehr kaufen. Wirklich? Alan war so glücklich, dass er vor Hunger wirklich alle Äpfel aufaß. Die alte Dame sah ihn an und lächelte. Wer bist du? Bist du von hier? Nein, bin ich nicht. Mein Name ist Alan und ich bin gerade in diesem Dorf angekommen. Ich muss für mich eine Bleibe und auch eine Arbeit finden. Ist das so? Warum bleibst du denn nicht bei mir? Ich werde dir helfen können, bis du Arbeit findest. Oh, das wäre sehr nett von Ihnen. Danke. Mach dir keine Sorgen. Von diesem Tag an lebte Alan bei der alten Dame. Sie war eine sehr nette Frau und behandelte ihn sehr freundlich. Alan fragte sich oft, wie er ihr das je zurückzahlen sollte. Endlich bekam er eine Arbeit als Holzfäller und ging täglich hinaus, hackte Holz und verkaufte es. Aber die Einnahmen, die er erzielte, waren nicht hoch. Von allem, was er bekam, gab er einen Teil der alten Dame ab. Eines Tages, als er hinausgegangen war, um Holz zu fällen, war er in Gedanken versunken. Ich muss heute viel Holz hacken. Es gab gestern nicht viel zu essen. Wenn ich heute mehr Geld für das Holz bekomme, das ich verkaufe, kann ich die alte Dame vielleicht überraschen. Vielleicht kann ich sogar ein Festmahl für uns kaufen. Er war so tief und fest in seine Gedanken versunken, dass, als er das Holz hackte, ihm die Axt aus der Hand rutschte und in das Wasser des nahen Flusses fiel. Oh nein! Das war meine einzige Möglichkeit, die Dame zu entschädigen. Was mache ich jetzt? In diesem Moment erschien plötzlich die Flussfee. Der Holzfäller war erstaunt, sie zu sehen. Sie schaute in das Gesicht des armen Holzfällers und hatte Mitleid mit ihm. Hallo, junger Mann. Ich bin die Fee des Flusses. Stimmt etwas nicht? Meine Axt ist in den Fluss gefallen. Ohne sie kann ich mein Brot nicht verdienen. Oh, mach dir keine Sorgen, ich finde sie für dich. Die Flussfee benutzte ihre Magie, um einen Strudel zu erschaffen, aus dem eine wunderschöne goldene Axt stieg, die mit funkelnden Rubinen und Smaragden besetzt war. Die Flussfee zeigte Ellen die goldene Axt mit einem Lächeln. Ist das deine Axt? Oh, nein, das ist gar nicht meine Axt. Bist du sicher? Ja, ich bin absolut sicher. Nun gut, lass mich noch einmal nachsehen. Die Flussfee setzte ihre Magie wieder ein und holte diesmal eine Silberaxt aus dem Fluss. Sie war mit kostbaren Edelsteinen besetzt. Das muss definitiv deine sein. Hier, nimm sie. Es tut mir leid, aber das ist auch nicht meine. Die Flussfee lächelte und benutzte ihre Magie noch einmal und dieses Mal holte sie endlich die einfache Axt des Holzfällers aus dem Fluss. Die ist's! Das ist meine Axt! Oh, danke dir, gute Fee! Ich habe dir eine goldene und eine silberne Axt mit Edelsteinen und Juwelen angeboten. Aber du warst ehrlich und fragtest nur nach deiner eigenen Axt. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Die Fee überreichte Ellen die goldene und silberne Axt. Ellen war glücklich. Er dankte der Fee und ging gut gelaunt nach Hause. Mit dem Geld, das er für beide Äxte bekam, baute er ein schönes Haus für die alte Dame. Sie lebten jetzt ein angenehmeres Leben. Eines Tages war Ellen im Dorf und sprach mit einigen Leuten darüber, was passiert war. Sie waren alle sehr neugierig, wie Ellen zu seinem Wohlstand gekommen war. Hast du vielleicht eine goldene Axt gestohlen? Nein, ich habe nichts gestohlen. Ich hatte einfach viel Glück. Er erklärte den Menschen um ihn herum alles, was am Fluss passiert war. Ein Freund, ein anderer Holzfäller namens James, grinste dabei böse. Und so habe ich die beiden Äxte aus dem Fluss bekommen. Die Flussfee war sehr, sehr nett. Sie scheint in der Tat eine sehr nette Fee zu sein. An diesem Tag ging James mit seiner einfachen Axt zum Fluss. Er sah sich um, um sicherzugehen, dass niemand ihn sah. Als er sich sicher fühlte, warf er seine Axt in den Fluss und schrie dramatisch. Oh nein, meine Axt! Meine einzige Hoffnung auf Geld und Nahrung! Wer kann mir helfen, bitte? In diesem Moment erschien ihm die Flussfee in einem Regen aus Funken. Was ist los? Was ist passiert? Oh, gute Fee, meine Axt ist in den Fluss gefallen. Oh, bitte hilf mir. Keine Sorge, ich hole sie für dich. Die Fee nutzte ihre Magie und zauberte einen Strudel. James' Augen weiteten sich und seine Gier nahm überhand. Ist das dein? Ja, ja, das ist meine Axt. Oh, vielen, vielen Dank. James streckte die Hand aus, um die goldene Axt zu nehmen, aber die Fee war von seinem Verhalten abgestoßen. Du schrecklicher, gieriger Mann. Mir gefällt deine Unehrlichkeit nicht. Ich werde dir weder die goldene Axt geben, noch werde ich dir deine echte Axt suchen. Hau ab! Damit verschwand die Flussfee und ließ James traurig und enttäuscht zurück. Er war zu gierig gewesen und hatte nun nicht nur die goldene Axt nicht bekommen, sondern auch seine eigene Axt verloren. Als Ellen das hörte, hatte er Mitleid mit James und überreichte ihm ein paar Goldmünzen. Hier, nimm diese Münzen und kauf dir eine neue Axt. Aber denk daran, mein Freund, dass sich Ehrlichkeit immer bezahlt macht. James brach in Tränen aus und dankte Ellen. Als Ellen später am selben Tag zum Haus der alten Dame zurückkehrte, stellte er fest, dass dort anstelle der kleinen Hütte jetzt ein prächtiges Haus aus Gold stand. Ellen war überrascht. Was? Träume ich? In diesem Moment sah er einen Brief auf dem Boden liegen. Er nahm ihn und las. Lieber Ellen, du warst nicht nur ehrlich, sondern auch sehr nett. Pass auf dich auf. Alles Liebe, die Fee des Flusses. Ups. Ich meine die alte Dame. Alan konnte nicht glauben, dass die alte Dame, mit der er zusammengelebt hatte, niemand anders war als die Flussfee. Er lächelte, während Tränen über seine Wangen rollten. In den kommenden Jahren adoptierte Alan mehrere Kinder und erzog sie zu ehrlichen, freundlichen Menschen. Und so trug er dazu bei, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.